Felsen unter Sternen saß im rauen Winterhauch eine Drossel und ich fragte, warum wanderst du nicht auf? Warum bleibst du, wenn die Stürme brausen über Flur und Feld, da dir winkt im fernen Süden eine sonnenschöne Welt? Sie leisen Tones, weil ich nicht wie andere bin, die mit Seiten und Geschicken wechseln ihren leichten Sinn. Die da wandern nach der Sonne, ruhelos von Land zu Land, haben nie das stille Leuchten in der eigenen Brust gekannt. Mir glüht's mit ewigem Strahle, ob auch Nacht auf Erden zieht. Sing ich unter Flocken schaue, einsam ein erträumtes Lied. Dir auch leuchtet hell das Auge, deine Wange zwar ist bleich, doch es schaut dein Blick nach innen, in das ewige Sonnenreich. Der Ewigkeit. Lass uns hier gemeinsam wohnen und ein Lied von alter Zeit singen wir von dürrem Maste, jenem Glanz der Ewigkeit.